the Lord and his power. Im Herrn und seiner Macht. You know, the Lord says that he wants us to seek his power. Der Herr sagt, er möchte, dass wir seine Macht suchen. The Lord will never say anything to us unless it's his desire. Der Herr sagt nichts zu uns, es sei denn, es ist sein Verlangen. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hello, hello, friends. Hallo, hallo, Freunde. Guess who is back? Ratet, wer zurück ist. Daniel and Reinhard. Daniel und Reinhard. You know, Daniel made a promise. Wisst ihr, Daniel versprach etwas. Which is recorded. Was aufgenommen wurde. That even when he gets married, he will not leave us. Auch wenn er verheiratet ist, verlässt er uns nicht. He will continue to work with us. Er wird weiterhin mit uns arbeiten. That was one of the most beautiful moments in the last 10 years. Das war eines der schönsten Versprechen in den letzten 10 Jahren. Wow, your life is really sad. I can hold this against you. Agora ele tem alguma coisa. My life is sad because I have you. That's one of the most beautiful ones. Yes. Look, the second most beautiful one is when I understood the finished work of the cross. Das zweitschönste war, als ich das vollbrachte Werk am Kreuz verstand. Oh, sorry, the other way around. Oh, sorry, es ist andersrum. Estou brincando, é o oposto, gente. The first most beautiful was the finished work, and the second most beautiful, he promised me not to leave me. Das schönste ist das vollbrachte Werk, und das zweitschönste sein Versprechen, mich nicht zu verlassen. Segundo foi quando ele prometeu que ia continuar trabalhando. Let's talk about the supernatural. Lass uns über das Übernatürliche sprechen. I've said it so many times. Weißt du, ich habe es so oft gesagt. If you don't like joy, wenn du Freude nicht magst, you're gonna like heaven. Wirst du den Himmel auch nicht mögen. I always wonder how religious people are gonna survive heaven. Ich frage mich immer, wie religiöse Menschen den Himmel überleben werden. Today we're going to talk about the supernatural. Heute reden wir über das Übernatürliche. And this one aspect. Und diesen einen Aspekt. There are many Christians who really want to experience the supernatural. Viele Christen wollen wirklich das Übernatürliche erleben. You know, it's like they desire. Sie verlangen danach, sie verlangen danach. They never really experience. Aber sie erleben es nie wirklich. And I believe one of the reasons, one of the keys is this. Und ich glaube, einer der Gründe und Schlüssel sind, that they don't understand that God desires you more than them. Dass sie nicht verstehen, dass sich Gott noch mehr danach sehnt als sie. You know, this week we had to go and apply for the passport of our son Clayton. Diese Woche mussten wir den Pass für unseren Sohn Clayton beantragen. And if you don't live here in São Paulo, you won't understand that. Wenn du nicht in São Paulo lebst, verstehst du das nicht. Here you can leave your house and it's a nice, beautiful weather. Hier kannst du das Haus bei schönstem Wetter verlassen. And then 20 minutes later there is a downpour that is so bad. Und 20 Minuten später regnet es so stark. You cannot see anymore even with the windshield wipe on fast. Dass du nicht mal mit schnellem Scheibenwischer etwas sehen kannst. Parabrise ligado. The street almost turned itself into a river. Die Straße verwandelt sich fast in einen Fluss. Because you know the whatever you call the gully can't even contain the water anymore. Denn die Abflussrinnen können das Wasser nicht mehr richtig auffangen. So that happened. Folgendes passierte. As we got close to the passport place. Als wir uns der Passstelle näherten. Faz o passaporte. So you can't park right there. Man kann nicht direkt dort parkieren. So there is a parking like not too far, but not right there. Es hat einen Parkplatz in der Nähe, aber nicht direkt vor Ort. Kaum appropriat. So I picked up Debbie because she was in another place. Ich habe Debbie abgeholt, die an einem anderen Ort war. She picked me up. Eigentlich holte sie mich ab. She had the key in her purse. Sie hatte den Schlüssel bei sich. You know, the car today, they have this electronic key with a chip. You have to have it with you to drive. Du kennst die heutigen Autos mit einem elektronischen Chip im Schlüssel, die man bei sich haben muss, um zu fahren. So Debbie came and she got out of the car and she said, you drive. Debbie kam, stieg aus dem Auto und sagte, du fährst. She sat next to me. Sie setzte sich neben mich. I didn't even think that the keys in her purse, not in my pocket. Ich dachte nicht mal dran, dass der Schlüssel in ihrer Tasche war und nicht in meiner. No, no, no, no. I just didn't, whatever. I drove because she was next to me, so the car drive. Ich fuhr los, sie saß ja neben mir, also das Auto fuhr. When we got to the place where we had to do his passport, als wir zu dem Ort gelangten, wo wir den Pass machten, it was one of those ridiculous heavy downpours. War einer dieser unglaublich starken Regenströme. extrema. I said, guys, there is no point in four of us getting soaking wet. Ich sagte, Leute, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt alle klitschnass werden. I have a right to the gate and you run in and then in there you wait. Also fahre ich euch vor das Tor, ihr rennt in das Gebäude rein und wartet dort auf mich. E vocês correm lá para dentro e depois eu vou estacionar. And then I drive out, I drive around the block, I go to the parking lot and then I run there and I get wet. Danach fuhr ich um den Block, parkierte das Auto, rannte dorthin und wurde nass. They ran into the building. Sie rannten in das Gebäude. And then I realized the key is in Debbie's purse. Dann merkte ich, der Schlüssel ist in Debbies Tasche. I could not leave the car there where I was. Ich konnte das Auto nicht dort stehen lassen, wo ich war. Das war nicht erlaubt. So I just drove. Also fuhr ich einfach los. Drove the car without a key. Fuhr das Auto ohne den Schlüssel. All the way around, through the parking lot, the car drove fine. Den ganzen Weg zum Parkplatz und das Auto fuhr. Without a key. Ohne Schlüssel. I couldn't lock the car because I didn't have a key. Ich konnte zwar nicht abschließen, denn ich hatte keinen Schlüssel. The car drove. Aber das Auto fuhr. So I've driven a car now without gas and without a key. Ich bin jetzt bereits ohne Benzin und ohne Schlüssel Auto gefahren. Agora você tem uma chave. That's supernatural. Das ist übernatürlich. So look. Also schau. One of the keys that really helped me to break through in the area of the supernatural. Einer der Schlüssel, die mir wirklich zum Durchbruch ins Übernatürliche halfen, is the scripture in Psalms 105. Ist die Stelle im Psalm 105. Verse 4 and verse 5. Verse 4 und 5. Seek the Lord and his power. Sucht den Herrn und seine Macht. You know, the Lord says that he wants us to seek his power. Der Herr sagt, dass er will, dass wir seine Macht suchen. The Lord will never say anything to us unless it's his desire. Und der Herr wird uns nie etwas sagen, außer dass es sein Verlangen ist. So here God is not only telling us what to do, he's expressing his desire. Und hier sagt uns Gott nicht einfach, was wir tun sollen, er drückt sein Verlangen aus. Ele para conosco. Once you understand that his desire for you to experience his power is greater than yours can ever be. Wenn du verstehst, dass sein Verlangen, dass du seine Macht erlebst, größer ist als dein Verlangen je sein könnte. Dele é maior do que o seu. And your heart can grab this. Wenn dein Herz das ergreifen kann, you will begin to break through in the supernatural. Fängst du an, ins Übernatürliche durchzubrechen. Look. Schau. Many, many times when I prayed for people who were in desperate situations. Viele, viele Male, wenn ich für Menschen betete, die in verzweifelten Situationen waren. People who were sick and needed a miracle. Oder Leute, die krank waren und ein Wunder brauchten. You know, I tried to pray by faith, but I realized I can't find the faith in me that I need. Versuchte ich im Glauben zu beten, merkte aber, dass ich den Glauben, den ich brauche, nicht finde. You know what helped me every time? Weißt du, was mir jedes Mal geholfen hat? I calmed my heart and I said this to myself. Wenn ich mein Herz beruhigte und mir sagte, God has way more desire to express his power now than I can ever have. Gott sehnt sich viel mehr danach, seine Macht auszudrücken, als ich es je könnte. You know, when people need a desperate touch from God and there is nothing in me because of whatever reason. Wenn Menschen eine dringende Berührung von Gott brauchen, jedoch in mir nichts ist, aus welchen Gründen auch immer. Für alguma razão. When I calm my heart and remind myself. Und ich mein Herz beruhige und mir sage, his desire is 1000 times greater than mine. Sein Verlangen ist 1000-mal größer als meins. This helps me to connect to his power and his desire and release his life. Das hilft mir, mich mit seiner Kraft und seinem Verlangen zu verbinden und sein Leben freizusetzen. So we many times don't understand his desires. Oftmals verstehen wir sein Verlangen nicht. Because we ask this question, does God really want to do this? Wir fragen uns, will Gott das wirklich tun? Does God really want to change the situation? Will Gott diese Situation wirklich verändern? Look. Schau. I have a really great desire to have 100 orphanages in Brazil. Ich habe ein großes Verlangen, 100 Waisenhäuser in Brasilien zu haben. I have a great desire that there will be not a single suffering child in this country. Ich habe ein großes Verlangen, dass kein einziges Kind in diesem Land leiden muss. But this is not sustaining my faith. Aber das erhält meinen Glauben nicht. Sustains my faith is the understanding that his desire to save the children is so much bigger than mine. Was mein Glaube erhält, ist, dass sein Verlangen, diese Kinder zu retten, so viel größer ist als mein Verlangen. So you have to spend time to get to know him. Du musst Zeit damit verbringen, ihn kennenzulernen. Our religious lifestyle has stopped us so much from walking in the supernatural. Unser religiöser Lebensstil hat uns davon abgehalten, im Übernatürlichen zu wandeln. We don't understand what he desires, what he longs, what he wants. Weil wir nicht verstehen, wonach er verlangt, sich sehnt und was er will. Father in heaven. Vater im Himmel. Jesus taught. Lehrte Jesus. Then he says, dann sagt er, let your will, which should be translated, let your desires, be done on earth as it is in heaven. Dein Wille geschehe, was übersetzt werden sollte mit, möge das, wonach du dich sehnst, auf der Erde geschehen, wie es im Himmel geschieht. We don't know what he desires. Aber wenn wir nicht wissen, was er möchte, how are we gonna make it happen on earth? Wie sollen wir es auf Erden geschehen lassen? We are so focused on our desires. Wir sind so auf unsere Wünsche fokussiert. Even our desires for the kingdom. Sogar unser Verlangen fürs Königreich. But we have not understood that he desires it so much more. Dass wir nicht verstanden haben, wie viel mehr er sich danach sehnt. He desires to express his kingdom. Er sehnt sich danach, sein Königreich auszudrücken. He desires for all men to be saved. Er sehnt sich danach, dass alle Menschen gerettet werden. He desires for the church to walk in power and victory. Er sehnt sich danach, dass die Gemeinde in Kraft und Sieg wandelt. He desires that his love is made known. Er sehnt sich danach, dass seine Liebe der ganzen Welt bekannt gemacht wird. He desires that the knowledge, look at this. He desires that the knowledge of the glory of the Lord will cover the whole earth like the waters cover the sea. Er sehnt sich danach, dass die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die ganze Welt bedeckt, wie die Meere die Erde bedecken. And his glory is his goodness. Und seine Herrlichkeit ist seine Güte. So God desires the whole earth will be filled with the knowledge of how good he is. Gottes Verlangen ist die Erkenntnis seiner Güte auf der ganzen Welt. If this does not release you into the supernatural, I don't know what. Wenn das dich nicht ins Übernatürliche freisetzt, dann weiß ich nicht, was sonst. Stop the question, does God want to do good things? Hör auf mit der Frage, ob Gott Gutes tun möchte. Open your heart and say, Lord, I want to know your desire. Öffne dein Herz und sag, Herr, ich will dein Verlangen kennen. Und du wirst herausfinden, dass sie so viel besser, größer und reiner als deine sind. And this will catapult you in the lifestyle of the supernatural. Und das wird dich in ein Leben des Übernatürlichen katapultieren. Out of his goodness he provides for the poor. Aus seiner Güte versorgt er die Armen. It's his desire that nobody would be poor. Das heißt, es ist sein Verlangen, dass niemand arm ist. That's a great thought. Das ist ein großartiger Gedanke. You guys next time. Wir sehen uns beim nächsten Mal. If you liked it, click the like. Hat es dir gefallen? Klicke den Gefällt mir Knopf. Like it, feel free to click the dislike. Wenn nicht, fühl dich frei, auf Gefällt mir nicht zu drücken. If you have not yet subscribed to our channel, please subscribe. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, bitte tu das. And share this with your friends. Und teile es mit deinen Freunden. Thank you guys, until next time. Danke, bis zum nächsten Mal.